1. In dem Jahr, als der Taten, ein Feldherr des Assyrischen Königs Sargon, Nackers dort kam, belagert und erobert er die Stadt Erfolgreich. 2. Zu dieser Zeit sprach der Herr durch Jesaja, den Sohn des Amos, und befahl ihm, lege den Traugewand ab und sieh den Schuh von den Fassen, Jesaja gehorcht und ging fort an one Obergewand und Barfass. 3. Daraufhin erklärt der Herr, dass Jesajas Gang one Obergewand und Barfass einsachen und Schinbild für Ägypten und Kash sein sollte, das sich über drei Jahre erstreckt. 4. Denn der König von Assyrien war die Gefangen in Ägypten und die Verschleppten Kushita, so will Young als auch alt Menschen, one Obergewand, Barfass und im IT ent Blostem Jesses Wegfuhren, was ein tief Schande für Ägypten beduten word. 5. In Folge dessen word und die Menschen, die auf Kush als ihr Hoffnung blickten und sich Ägyptens rumten, zu tiefst erschrocken und enttäuscht sein. 6. Die Bewohner dieser Küstenregion werden und jenem Tag sagen, wenn es denen so ergangen ist, auf die wir uns ihr Hoffnung setzten und zu denen wir im Hilf flohen, uns vor dem König von Assyrien zu retten, wie können wir dann selbst entkommen.